Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Er galt und gilt als Inbegriff eines komplizierten Künstlers. Getrieben und besessen, kompromisslos und genial, neurotisch, exzentrisch und menschenscheu. Mit 32 beschloss er nicht mehr öffentlich aufzutreten. Er war des Reisens überdrüssig und verabscheute zunehmend den Musikbetrieb. Als Einzelner vor einer großen Menschenmenge aufzutreten, sei für einen Künstler unwürdig und für die Musik ungeeignet. Musik, die seinen Ansprüchen gerecht wurde, konnte nur mehr im Tonstudio entstehen. Aus unzähligen kleinen Teilen, sogenannten Takes, entstanden unter Mitwirkung seines Tonmeisters jene Aufnahmen, die heute als wegweisend und als legendär bezeichnet werden. Wobei er es sich nicht nehmen ließ, beim Klavierspiel gelegentlich mitzusummen. Seine Mutter, die Pianistin war, hatte das von ihm als Kind verlangt. Er betrachtete das später als lästige Angewohnheit, fürchtete aber, dass Versuche, diese Marotte abzugewöhnen, seinem Klavierspiel abträglich sein könnten. Seine Interpretationen wurden geliebt, kritisiert und abgelehnt. Ihm ging es darum, Vertrautes neu und anders hörbar zu machen. Glenn Gould, geboren am 25. September 1932 in Toronto, war nicht nur Interpret von Musik, sondern verstand sich als nachschöpfender, musizierender Komponist und als Musikvermittler. Seine Schriften zur Musik sind auf Deutsch bei Piper erschienen. Der Autor, Historiker und Journalist Philipp Blom, dem Ö1-Publikum unter anderem als Gastgeber der Sendereihe Punkt 1 bestens bekannt, hat über Glenn Gould ein Hörspiel geschrieben. Peter Keitzer hat es inszeniert. Wir treffen Glenn Gould während einer Aufnahmesession im Studio. Gould spielt Bach und sinniert und reflektiert über sich, seine Unzulänglichkeiten, seine verqueren Beziehungen und über die von ihm verehrte Petula Clark. Glenns Listen heißt das Hörspiel von Philipp Blom. Ich bin, sagt Glenn Gould, ein fragiler Mensch und 250 Tage im Jahr im Aufnahmestudio. Das ist das wahre Glück. Okay, Glenn, wir können. Ja. Kannst du das hören? Kommt das durch? Es kommt durch. Einen Moment. Es hängt davon ab, wie weit ich vorne sitze. Besser? Viel besser. Man muss sich weiter nach vorne setzen. Jetzt geht's. Okay. Von Anfang an? Was immer du willst. Also, vom Anfang. Bach, Toccata in D-Dur, Take 1. Glenn? Ja, Herr? Ich erinnere dich daran, dass es ein Klaviersolo sein soll, ohne vokales Obbligato. Aha! Dann also los. Take 2. Glenns Listen von Philipp Blom. Herzflimmer, kurz vor Infarkt. Blutdruck 120 über 80, heute Morgen um 8. Eindeutig erhöht, gefährlich hoch, medizinisch bedenklich. Puls 87, nach 10 Minuten 86. Dazu Schwindel, kurzzeitige Übelkeit, kalter Schweiß, plötzliches Aufschrecken mitten in der Nacht. Herr? Unbedingt nachmessen. Ja, Glenn? Ich mach das nochmal, das war rhythmisch nicht okay. Na, wie du meinst. Take 3. 120 über 80. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch sitze. Die Fragen, die er dieser Arzt gestellt hat. Wie kommt er dazu, mir nicht zu verschreiben, was ich brauche? Sie wollen das alles verschrieben bekommen? Ich kenne meinen Körper. Ich führe Buch über alle Symptome. Meine Medikamente sind unschlagbar. Dazu, wenn indiziert, Plazetidyl, Alaman, Mental, Ulnar, Stelazin, Liras, Salonid, Clonidin, Hydrodiuril, Tetracycline, Vitamid, Amin, Magnesium, Zink. Natürlich habe ich das dem Arzt nicht alles gesagt. Seine Fragerei war auch so schon unverschämt genug. Ich kann bei Ihnen keine organischen Probleme feststellen. Amateur. Warum brauchen Sie Medikamente? Kann er das nicht verstehen? Der Mensch ist eine empfindliche Maschine. Meine Maschine ist besonders delikat. Ich muss sie dick einpacken, damit sie funktioniert. Ich schirme sie ab gegen schädliche Umwelteinflüsse. Ich bade meine Arme in warmem Wasser, bevor ich die Tastatur berühre. Bin ein sorgfältiger Besitzer. Gestern habe ich meine monatlichen Ausgaben aufgelistet. Wohnungsmiete $503.50, Studiomiete $375, Studioservice $441.71, Telefonrechnung $504.44, Apotheke um die Ecke $503.56. Ohne Apotheke und Telefon wäre ich ein toter Mann. Sie sind sehr blass. Kommen Sie regelmäßig an die Sonne? Das vermeide ich, wann immer möglich. Meine Stimmung ist umgekehrt proportional zum Sonnenlicht. Ich liebe den grauen Himmel von Toronto. Die Ruhe der Nacht. Die herumstreifenden Scheinwerferlichter. Die Stille. Und wenn Sie einfach mal Ferien machen? Torontos Provinz. Fahren Sie ein Wochenende nach New York? Wie kann ich einem Arzt vertrauen, der überhaupt nichts versteht? Toronto ist Provinz. Nur deswegen kann ich hier überleben. In New York würde ich innerhalb weniger Tage krank. Krank oder verrückt. Ich lebe gerne in einem langweiligen Apartment, in einer langweiligen Straße, in einer langweiligen Stadt. Ich esse beim Chinesen gegenüber, wenn ich Hunger habe. Die kennen mich da. Die lassen mich in Ruhe. Ich bin ungestört. Und wenn ich Gesellschaft brauche... Hallo? Roger, schön, dass du zu Hause bist. Ich wollte nur mal fragen, wie es geht. Es kommt doch nicht ungelegen. Um ehrlich zu sein. Leiste mir ein bisschen Gesellschaft, Roger. Du weißt, wie das ist nachts, wenn man nicht schlafen kann, oder? Das weiß ich jetzt, ja, Glenn. Ich habe heute meine monatliche Abrechnung gemacht und du wirst nicht glauben, wie viel dabei allein für Gesundheitsvorsorge gesucht rausgeht. Freundlicher, angenehm einsiedlerischer, sozial inakzeptabler, alkoholisch enthaltsamer, unermüdlich redseliger, eifrig uneifersüchtiger, spirituell intensiver, minimal türkiser. Oh, hi Al, Glenn hier, störe ich? Nein, Glenn, es geht schon. Habe ich dir schon von meiner großen Nordfahrt berichtet? Es war die erstaunlichste, profundeste Erfahrung meines Lebens. Die Weite dieses Landes, man ist einsam da oben, ein befreiendes Alleinsein in diesem seltsam intensiven Licht. Das Ganze war gespiegelt. 1 und 5 entlang des Highway 17 in Ontario. Den habe ich mal genommen auf dem Rückweg von Marathon. Ich habe Petula bis zum Ende der ersten Szene nicht mal erwähnt. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich, Glenn. Hal und ich haben gut gearbeitet, 10 Stunden am Stück, über den Schneidetisch gebeugt. Da entsteht die Musik. Da sind Dinge möglich, wenn man mit einem wirklichen Profi... Glenn. Ja? Es ist spät. Ja. Wir reden seit 2 Stunden. Schon in Ordnung. Ja, ich habe verstanden. Ich meine doch nur... Nein, du hast ganz recht. Ich bin ein ziemlich schräger Vogel. Eine Eule oder sowas. Bis bald, Glenn, und gute Nacht. Guten Morgen, meinst du? Guten Morgen, Glenn. Schlaf schön. Maximal ekstatischer Knallkopf sucht Motte oder Motten mit ähnlichen spezifischen Qualitäten zum Zwecke telefonischer Verführung. Kristalleske Reiseunternehmungen und permanentes Flammenflattern. Kein Fotologen nicht. Spirituell intensive, minimal türkise, maximal ekstatische Klangkopf sucht Motte oder Motten mit ähnlichen Qualitätszwecken und Zwecken der Gefangenschaft verführt. Kristalleske Reiseunternehmungen und permanentes Flammenflattern. Du kannst das eben, Take 1! Das war schön. Zum Zwecke telefonischer Verführung. Keine Verführung ist schöner als die einer Stimme. Einer menschlichen Stimme, die aus einer Maschine kommt. Das ist etwas überwältigend Intimes. In nichts kann man sich so sehr verlieben wie in eine Stimme. Natürlich ist das etwas Privates, etwas sehr Privates. Das geht eigentlich niemandem was an. Aber auch darüber führe ich Buch. Meine auditiven Liebesgeschichten, meine heimlichen Affären. Das Buch meiner verlorenen Leidenschaften. Maria Callas, Petula Clark, Barbara Streisand, Elisabeth Schwarzkopf. Nein, andersrum. Zuerst Petula und dann sie. Meine ferne Geliebte. Sie wohnt bei ihrem Mann in Buffalo. In Buffalo. Erst vor 3 Wochen haben wir uns gesehen. Da war sie hier mit ihren beiden Kindern und sie haben alle bei mir in der Wohnung gewohnt. Und wir hatten einen riesigen Spaß gemeinsam mit den Kindern. Und natürlich auch mit ihr. Ich kann es nicht erwarten, wieder mit ihr zu sprechen. Liebste, ich bin's. Den ganzen Tag wollte ich dich schon anrufen. Du bist doch noch nicht im Bett. Glenn, es ist 2:30 Uhr nachts. 7 Uhr stehen die Kinder auf. Ah, kannst du auch nicht schlafen? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal durchgeschlafen habe. Ich bin dir dankbar, dass du für mich da bist. Wie geht's den Kindern? Sie fragen nach dir, wann sie dich wiedersehen können. Sie mögen dich. Und ich mag sie. Ich liebe sie wie meine eigenen Kinder. Sie sind hier jederzeit willkommen. Sie werden sich riesig freuen. Ja. Im Moment bin ich allerdings bei dieser Aufnahme. Das nimmt mich völlig in Anspruch. Aber wenn ich fertig bin, werde Dann werde ich Ihnen nichts sagen. Nur Grüße von Onkel Glenn. Habe ich dir schon erzählt, dass ich auch wieder schreibe? Was schreibst du? Alles Mögliche. Ich arbeite an meiner Kantate über Stalingrad. Ich transkribiere Wagners Siegfried-Idyll für Klavier. Hast du das? Natürlich habe ich das. Gut, ausgezeichnet, denn das war der beste Take, den ich gespielt habe. Seit mindestens einer Woche war es der beste. Alles im Kasten. Jetzt möchte ich es noch einmal anders probieren. Mehr Mittelstimmen. Wie du meinst. Take 4. Und Glenn? Ja, Herr? Keine Arien. Ja. Es geht gut. Ich spiele gut. Ich erstaune mich selbst. Dabei habe ich Blut und Wasser geschwitzt, vor der Aufnahme, trotz Valium. Sogar der Traum ist immer wieder gekommen. Ein völlig normaler Angst- und Examenstraum, den ich in allen möglichen Permutationen habe. Nur diesmal war er übertriebener, barocker und opernhafter als je zuvor. Ich bin in der Metropolitan Opera, ganz normal im Publikum, und plötzlich bittet mich jemand, hinter die Bühne zu kommen. Rudolf Bing ist da, der Manager. Und er sagt, sein Bariton sei ihm ausgefallen und ich müsste auf die Bühne und ihn ersetzen. Ausgerechnet ich. Ich stehe in den Kulissen und auf der Bühne steht die Callas und singt. Irgendwas von Bellini, glaube ich. Und ich stehe da und ich versuche Bing zu sagen, dass ich kein Sänger bin und dass ich die Oper gar nicht kenne. Und er sagt nur, ach, Mr. Go. Sie sind doch ein musikalisches Genie. Sie haben das im Gefühl. Und er schiebt mich auf die Bühne. Und da stehe ich. Und das Duett geht schon los. Ich dachte, sie fängt bestimmt an. Und das tat sie auch. Und dann habe ich geantwortet. Mona Lisa. sich ein verminderter Akkord, von dem ich gedacht hatte, dass er nach E übergehen würde, nach G zu gehen. Und ich hing in der Luft. Glenn? Ich weiß nicht, Hal, das war zu romantisch, glaube ich. Zu wenig Klarheit. Kontrapunkt, was meinst du? Große Oper. Und der Bariton? Ja, war ich wieder laut? Willst du's hören? Ja, besonders den zweiten Teil. Können wir gleich beim zweiten Teil anfangen, bitte? Bob, spielst du uns das nochmal? Gut, danke, Herr. Stets zu Diensten. Willst du 5 Minuten Pause machen? Du meinst, du willst eine Pause, in Ordnung. Pause, Bob. Ist ausnahmslos kontrapunktisch. Ob es nun Wagners Kontrapunkt ist oder Schönbergs oder Bachs, diese Explosion simultaner Ideen. Homophone Musik langweilt mich irgendwann. Dieser Stuhl treibt mich zum Wahnsinn. Er zerfällt unter mir. Es ist das einzige Möbel, auf dem ich bequem am Klavier sitzen kann. Dabei hat mein Vater nur improvisiert, vor Jahrzehnten. Ich hatte ihn nach einem niedrigeren Stuhl gefragt. Er nahm irgendeinen Klappstuhl, der im Haus rumstand, und sägte einfach die Beine auf die Hälfte ab. Ich habe seitdem alles versucht. Ich habe Stühle in Auftrag gegeben aus Holz und aus Aluminium zum Reisen. Voll verstellbar, technische Wunderwerke. Aber niemand schafft es, die richtigen Proportionen zu reproduzieren. Die Lehne ist zu gerade oder zu hoch, der Sitz zu weich oder zu tief. Dabei müssten sie doch einfach nur kopieren. Ich verstehe es nicht. Noch nie habe ich das verstanden. Dieser Stuhl wird immer baufälliger. Das Kunstleder des Sitzes hat schon Löcher. Die Füllung kommt raus. Und dieses Quietschen. Früher, als ich ihn auf Konzertreisen mitgenommen habe, sah er noch ansehnlicher aus. Aber jetzt hat er sich gehen lassen. Er ist durchgesessen. Ich gebe keine Konzerte mehr. Ich kann nicht weg von hier. Habe ich ihr erklärt, ein 1000 Mal. Ich fühle mich hier wohl. Auch meine frühere Reiserei war ein Kompromiss, ein Irrtum. Ich wollte nie Konzerte geben. Ich dachte, das wäre etwas, wo ich durch müsste. Es gibt eine Art Macht, die ich mochte, als ich 14, 15, 16 war. Damals hat es mir Spaß gemacht, vor einem blutrünstigen Publikum mein Bestes zu geben. Aber wenn man das einige Zeit lang gemacht hat, 2-mal pro Woche an unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Orten, dann verschwindet der Glamour schnell. Im Konzert wird man faul. Man mogelt. Spielt nur ein kleines Repertoire, dieselben alten, müden Schlachtrösser. Eine öde Fantasielosigkeit macht sich breit. Man braucht seine Fantasie nicht mehr. Man wird schnell alt. Es ist ein schreckliches Leben. Das Valium. Ich kann sonst nicht schlafen. Meine Hände zittern zu sehr für die Tastatur. Die Reiserei hat mich zerrüttet. Jahrelang habe ich mich selbst missbrauchen lassen. Und ich sage nichts über die internationalen Reisen, über Leningrad, Salzburg, Berlin. Allein in Kanada bin ich schon überall gewesen. Überall. In jedem Kaff habe ich schon gespielt. Adrian, Brooks, und Calgary, in Cold Lake, Saskatchewan, Lethbridge und Lloydminster, Medicine Head und Red Deer. Habe ich wirklich in Red Deer gespielt? Chilliwack, Ottawa, Dawson Creek, Grand Fork, Westminster, Richmond und Surrey, Flin Flan, Portage La Prairie, Winnipeg, St. John, Brampton, Greater Sudbury, Hamilton, Mississauga, Niagara Falls, Châteauguay, Contrecoeur, East Anglia, Fairfield, Churchill, Winnipeg Beach, New Tecumseh, Fort Frances, Banff. Mein Körper ist so empfindlich wie ein Uhrwerk. Habe ich wirklich in Red Deer gespielt? Glenn? Ja, mein Engel? Wir müssen reden. Worüber? Dich und mich, wie es weitergeht. Ich bin so froh, dass du das sagst. Ja, lass uns reden. Ich habe sogar... es ist nur... Warte, ich habe mir einige Notizen dazu gemacht. Eine Liste? Hier ist sie. Nein. Nein, warte, das ist sie nicht. Vielleicht diese. Auch nicht. Glenn? Ja, was ist? Lass uns ohne Zettel reden. Es scheint mir. Ich weiß nicht, ob ich... Aber wenn du meinst... Bist du nicht glücklich mit mir? Ich bin glücklich. Ich bin glücklicher mit dir als je zuvor. Aber ich habe auch mehr Angst als vorher. Die Dinge drohen mir zu entgleiten. Unsere Freundschaft ist eskaliert auf eine Weise, die ich nicht... Ich meine, wir waren immer völlig ehrlich miteinander, wie zwei Leute, die sich niemals wiedersehen werden. Wir haben keine Spielchen miteinander gespielt und alles war völlig klar zwischen uns. Aber jetzt... Jetzt? Es droht aus dem Ruder zu laufen, weil unsere Beziehung zweifellos eskaliert ist, besteht eine psychische Intensität, die wirklich außergewöhnlich ist. Es ist enorm produktiv und beruhigend. Aber es kann, wenn man das zulässt, einer physischen Intensität ähnlich sein. Oder man könnte leicht davon überzeugt werden, dass seine natürliche Richtung einer physischen Intensität entgegensteuert. Glenn. Und unterbrich mich nicht. Glenn. Ja? Liebst du mich nicht mehr? Aber das ist es doch. Natürlich liebe ich dich. Aber wie solltest du auch begreifen, was ich meine, wenn du mich dauernd unterbrichst? Es ist einfach unmöglich, sich Gehör zu verschaffen. Ich habe meine Angewohnheiten, das weißt du. Es ist wichtig, sich zu schützen. Überall lauern Gefahren. Mikroben und Bazillen und vor allem Ablenkung. Ablenkung vom Wesentlichen, vom Verstehen. Ich bin ein fragiler Mensch. Eine einzige Infektion kann mich... Was ich meine ist, dass Soseki hat es gesagt. Sieh alles rational und du wirst hart. Gehe mit dem Strom deiner Emotionen und die Strömung wird dich wegreißen. Lass deinem Verlangen freien Lauf und du wirst empfindlich eingeschränkt. Es ist kein sehr angenehmer Ort, unsere Welt. Ein fürchterlicher Kitsch. Kallas ist eine Göttin, aber es bleibt fürchterlicher Kitsch. Emotionale Inkontinenz. Widerlich. Alles Sentimentale ist widerlich. Alles Sentimentale und alles Grobe. Leonard Bernstein hat mal nach einem Beethoven-Konzert zu mir gesagt, »Du hast so schön gespielt, dass ich fast in meine Hose gekommen wäre.« Ich habe ihn nur angesehen und bin dann bald gegangen. Ich kann das nicht. Interviewfragen, hysterische Fans, Hände schütteln, Zudringlichkeiten aller Art. Du weißt sehr gut, von welchen Intuitionen ich manchmal geleitet, auf welcher Unvernunft meine Entscheidungen oft basieren. Und diese Intuition in der ganzen Sache mit den menschlichen Beziehungen ist eine Kraft, der ich mich ohne Fragen unterwerfe. Und wenn es die Isolation einer Person von allen anderen verlangt, dann muss auch dem gehorcht werden. Egal wie unlogisch und unvorhersehbar. Ich habe in diesem Gehorsam, sei er auch noch so künstlich, eine immense Kraft gefunden. Okay, Glenn. Ich bin wieder da, wenn du weitermachen willst. Ausgezeichnet. Ich habe mich schon gelangweilt hier draußen. Wenn du fertig bist. Machen wir gleich D-Moll. In Ordnung. Fertig. Fertig. Bach, Toccata, D-Moll, Take 1. Ordnung, Rückzug, Notwendigkeit, Schönheit. Sie leiden schon lange an Schlafstörungen? Schon immer. Aber das hat auch sein Gutes. Man kann nachdenken, allein sein. Nachts kann ich auch am besten üben. Haben Sie keine Nachbarn? Nicht mit den Händen. Nicht am Klavier. Üben passiert im Kopf, nur da. Ich könnte jedem Menschen in einer halben Stunde alles beibringen, was manuell zum Klavierspielen nötig ist. In einer halben Stunde nur, das schwöre ich. Der Rest ist mental. Einmal in Tel Aviv habe ich Zoi schlecht gespielt. Das lag auch am Klavier. Ein schrecklicher Kasten, ausgetrocknet, mit träger Mechanik und längst unstimmbar geworden. Es war ein Beethoven-Programm und ich habe mich abgemüht. Und das Resultat war erbärmlich. Ich konnte nicht einmal mehr eine C-Dur-Tonleiter spielen. Meine Hände verweigerten sich diesem Instrument. Da habe ich mir gedacht, entweder kannst du jetzt aufgeben und alles abblasen oder du kannst etwas versuchen. Dann habe ich mein Auto genommen, ich hatte ein Mietauto, und bin rausgefahren, bis an den Strand. Ich habe da gesessen, im Auto, die Hände aufs Lenkrad gelegt und ich beschloss, mich in mein Wohnzimmer zurückzudenken, das ich seit 3 Monaten nicht mehr betreten hatte. Und ich versuchte, mich zu erinnern, wo alles stand, das Klavier zu visualisieren und... Das klingt jetzt lächerlich nach Yoga. Und ich hatte so etwas noch nie gemacht, aber es hat mir geholfen. Ich habe mein ganzes Programm durchgespielt. Von der ersten Note bis zur letzten. Ohne einen Finger zu rühren. Am Abend, im Konzert, kam ich zum Auditorium und spielte das Konzert. Und es war das erste Mal, dass ich mich wirklich gut fühlte dort. Und ich habe gespielt wie ein junger Gott. Meine Finger hatten die Erinnerung an dieses erbärmliche Klavier mit der musikalischen Notwendigkeit verbunden. Ich hatte es ja schon gespielt, am Strand. Was dann kam, war wirklich erstaunlich. 2 ältere Leute aus dem Publikum kamen hinter die Bühne. Einer von ihnen war der verstorbene Max Brod, der berühmte Kafka-Forscher. Er kam mit einer Dame und die sagte mit einem schweren deutschen Akzent, und das nach meinem 2. Beethoven, »Mr. Gould?« We have been to your other concerts, but today it was different. You were not really amongst us, you were somewhere else. Und ich habe mich verbeugt und gesagt, danke, Madame. Aber dann sagte sie, yes, I've just said, this was without any doubt the best Mozart I've ever heard. Pole der Musik sind Bach und Wagner, ineinander verschränkt wie verzweifelte Liebende. Thank you. Die eigentlichen Pole der Musik sind Bach und Wagner. Ineinander verschränkt wie verzweifelte Liebende. Eigentlichen Pole der Musik sind Bach und Wagner. Ineinander verschränkt, wie verzweifelte Liebende. Doktor? Ja? Glauben Sie an Gott? Ist das eine Fachfrage? Ich komme aus einem streng protestantischen Haus. Meinen ersten Auftritt habe ich in der Kirche absolviert, auf der Orgel. Dabei kam ich mit den Beinen nicht mal an die Pedale. Sie sind noch immer gläubig? Hier. Daran glaube ich. Worte verzerren das Ganze nur. Glaubenssätze. Es geht doch um eine Art Harmonie. Ich würde fast sagen, um einen kontrapunktischen Zusammenklang. Alles geht seinen eigenen Weg, aber eine höhere Organisation schafft Konsonanzen und Dissonanzen. Hier, daran glaube komplexe ich. Komplexe Strukturen vereinigen sich zu großer Klarheit. Eine Art Harmonie. Ich würde fast sagen, man kann es hören. Zusammenklang. Alles geht ich kann alles Weg. Hören, was ich will. Ich amüsiere mich damit, mich kontrapunktisch zu erinnern. Man kann es hören. Ich kann alles hören, was ich will. Ich amüsiere die Stimmen ergänzen einander. Formen neue, überraschende Schönheiten. Airdrie, Brooks und Calgary, Wayne, Colt, Lake, Saskatchewan, Lethbridge und Lloydminster, Medicine Hat und Red Deer. Habe ich wirklich in Red Deer gespielt? Chilliwack, Ottawa, Dawson Creek, Grand Fork, New Westminster, Richmond and Surrey, Flint, Flint, Portage la Prairie, Winnipeg, St. John, Brampton, Dryden, Greater Sudbury, Hamilton, Mississauga, Niagara Falls, Ottawa, Stratford, Chateauguay, Contrecoeur, East Angus, Forest Hill, Montreal, Fairview, Churchill, Winnipeg Beach, New Tecumseh, Fort Frances, Banff. Küss mich. Deine wie du meinst. Rufst du mich morgen an? Ihr zu Füßen legen. Wie sagt Yeats, trete sanft auf, du trittst auf meine Träume. Jetzt nicht. Siehst du denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich werde diesen Anruf nicht entgegennehmen. Nicht so unvorbereitet. Ohne meine Notizen. Wo sind sie nur? Mein Blutdruck steigt, ich kann es fühlen. ganz ruhig. Konzentrier dich. Glenn, bist du zu Hause? Glenn, heb ab. Glenn. Ruf mich an, ich will mit dir reden. Du kannst dich doch nicht ewig so verstecken! Eine Fuge ist wie ein Kanon, nur dass nicht die ganze Melodie wiederholt wird, sondern lediglich ein Thema, das in verschiedenen Stimmen, in verschiedenen Tonhöhen und manchmal auch verschiedenen Tempi oder Umkehrungen auftritt. Valium. Placidyl, Dalmane, Nembutal, Luminal, Stellazin, Librax, Albumet, Clonidin, Hydrodiurin, Magnesium, Valium, Zinx. Magnesium, Zink, Luminal, Hydrodiurin, Stellazin, Librax, Albumet, Luminal, Hydrodiurin, Stellazin, Luminal, Hydrodiurin, Valium. Eifrig, uneifersüchtig, spirituell, intensiver, minimal, türkiser, maximal, extatischer Knallkopf, Motte, Motten, mit ähnlichen Qualitäten, zum Zweck, Fuhnische Verführung. Tristaneske Reiseunternehmungen und permanentes Flammenflattern. Kein Foto notwendig. Finanzieller Status unwichtig. Und Flammenflattern. Foto, finanzieller, unwichtig. Das ist drin. Und? Wie hat es dir gefallen? Was soll ich jetzt sagen? Sei einfach ehrlich. Es war sehr gut. Mehr nicht. Reicht dir das nicht? Natürlich reicht mir das nicht. Spiel mir das Ende vor. Ich bin auch nicht ganz zufrieden. Es ist, wie soll ich sagen, es war irgendwie zu barock, zu hell, zu gleißend. Dies ist Musik des Nordens. Es braucht mehr Kontrapunkt, Struktur. So etwas wie eine fahle Sonne über dem Gebirge. Sehr poetisch. Du wirst es hören. Das Gebirge? Jede einzelne sonnenbeschienene Bergspitze. Nochmal von Anfang? Ja, vom Anfang. Bach, Toccata, D-Moll, Take 2. Glenn? Bist du zu Hause? Ruf mich an. Ich will mit dir reden. Jetzt nicht. Ich kann nicht ohne die Notizen. Ich brauche meine Liste. Bach, Toccata, D-Moll, Take 1. Take 2. Take 3. Take 4. Take 5. Toccata, D-Moll, Take 1, Take 2, Take 3, Take 4, Take 5, Take 6, Take 7, Take 8, Take 9, Take 10, Toccata! 1770. Take 1, 2, 3, 4. Take 2355. Take 2556. Toccata D-Moll. Bach, Bach, Bach, Bach, Bach. Toccata D-Moll. Toccata D-Moll. 2555. Take 77. Take 77. Take 78. Ach. Ich brauche meine Liste. Es ist beruhigend, die Dinge so in einer ordentlichen Kolumne stehen zu haben. Alles, was man zum Wegfahren braucht, zum Beispiel. Die Noten, Kleider, Medikamente, meine Bücher, den Stuhl. Noten, Kleider, Medikamente, Bücher, Stuhl. Noten, Kleider, Medikamente, Bücher, Stuhl. Kanada besteht zu über 90% aus Wildnis. Wussten Sie das? Kalte und karge, unberührte Natur. Kanada ist ein gigantisches Rückzugsgebiet, ein unendlicher Einsamkeitshorizont jenseits der Städte. Der unermessliche Norden, die bloße Idee seiner Existenz und seiner Weite beruhigt mich. Die Abgeschiedenheit. Alle meine Themen haben etwas mit Isolation zu tun, auch die musikalischen. In meinem Kopf habe ich ein eigenes Kanada, den hohen Norden der Konzentration. Wenn ich in den Norden fahre, dann immer allein. Mit dem Auto, mit dem Auto, mit dem Auto. Was ist mit dem Stuhl? Auch sie kommt nicht mit, nie. Petula ist bei mir den ganzen Weg lang. Ich habe sie auf einer dieser Fahrten entdeckt. Eine Kassette an einer Tankstelle. Eine Kassette an einer Tankstelle. Eine Kassette an einer Tankstelle. Kassette an einer Tankstelle. Kassette an einer Tankstelle. In Marathon. Marathon. Marathon. In Marathon, wenn man die Ufer des Fjords entlang fährt, an denen die Stadt gelegen ist, jenseits der letzten Häuserreihe kommt man an ein Tor mit einem Schild darauf, auf dem steht Proceed no further, proceed no further, proceed no further. Da habe ich Downtown gehört, mitten in der Einöde. Downtown. Ja, jetzt ist der Stuhl gut, jetzt ist der Stuhl gut. Ich bin damals nicht weitergefahren an diesem Schild. Ich habe da gesessen und bin umgekehrt und dann einfach weiter, wie ich es oft mache. Ja, der Stuhl. Stundenlang geht es durch die Landschaft, das milchige Herbstlicht und die Farben, die aussehen, als ob der ewige Regen sie ausgewaschen hätte. Ich treffe niemanden, rede mit niemandem, ich höre Musik, ich übe, ich übe. Ich übe, ich übe. Da fühle ich mich zu Hause, mein Blutdruck sinkt. Ich bin gerettet. Man muss aufgewachsen sein in diesem Licht, mit dieser Weite, mit der Tatsache, dass alles Menschliche, sogar die Städte, sogar Beethoven und Bach, hier einfach winzig und unwichtig aussieht. Es wiegt nichts gegen die unendliche Natur. Kein Zufall, dass der einzige Musiker, der das ausdrücken kann, der einzige andere Pianist auch Kanadier ist. Ich habe Oscar Peterson noch nie getroffen. Aber man hört, so kann nur ein Kanadier spielen. Ein kanadisches Genie. Die Menschen, die es im hohen Norden aushalten, sind pragmatisch und erdgebunden. Ich habe ihre Stimmen aufgenommen, streng zu einer wogenden Nordlandfuge komponiert. Beim Schneiden hätte Herr mich beinahe umgebracht, weil ich so pingelig war. Aber ich musste ihre musikalische Essenz einfangen. Eine neue Art von Radiomusik. Ich muss diesen Sturm ganz Stimme werden. Wunderbar schwingen mich schon Radiowellen zwischen ihre Stimmen auf Band. Körperlos durch die Nacht zu fliegen, jeden erreichend auf meiner Frequenz. Eine niemals endende Unterhaltung. Wir haben miteinander geschlafen. Ich fand es wunderbar. Willst du mich nicht mehr sehen? Wie du meinst. Rufst du mich morgen an? Du kannst dich doch nicht ewig zu verstecken. Auch meine Geliebte kann das nicht verstehen. Sie hält diesen ehrlichen Wunsch für eine Verrücktheit. Sie begreift nicht, dass unsere Körper uns nur begrenzen und bedrängen und zu Fall bringen. Schon gar, wenn sie miteinander... Ich bin nicht begabt für einen Körper. Jetzt ist der Stuhl ruhig. Ständig ist mir kalt, ich bin ungeschützt. Ich habe chronische Rückenschmerzen, meine Finger entwickeln Ticks, meine Schultern tun mir weh, meine Verdauung ist... Es hält mich gefangen, setzt mich ständig neuen Gefahren aus. Besonders unter Menschen ist es schlimm. Die Stadt. Meine Hände sind eiskalt und nass vor Schweiß. Oben im Norden, da habe ich einmal eine ganze Nacht lang Orgel gespielt, in irgendeiner kleinen Kirche. Der Pfarrer hatte mir den Schlüssel gegeben. Sie können ruhig spielen, hat er gesagt. Hier hört sie niemand. Im Umkreis von 10 Meilen ist kein Haus. Also habe ich gespielt. Um mich herum die absolute Stille. Ich hörte nur das leise Summen der Orgelbelüftung und den Wind, der sich immer wieder auf dem Dach bemerkbar machte, wie um mir Gesellschaft zu leisten, und das Knarren meiner eigenen Schuhe, die sich auf den Pedalen bogen. Das weiche Geräusch der Tasten, wenn ich sie drückte. Ich war ganz allein und außerhalb des Lichtkegels von der kleinen Notenlampe schien nichts mehr zu existieren. In dieser Nacht habe ich mein Ziel beinahe erreicht. Die schönste Nacht meines Lebens. Und ich? War es nicht auch schön mit mir? Das ist etwas anderes. Es war das Resultat der natürlichen Anziehung zweier Körper im Zustand der intellektuellen Erregung nach einer langen Diskussion. Wir haben miteinander geschlafen. Ich fand's wunderbar. Ja, aber verstehst du denn nicht? Wir lieben uns. Auch so. Wir sehen einander ab und zu, aber unsere Verbindung ist doch auch intensiv, wenn wir uns Nacht für Nacht über tausende Kilometer hinweg unterhalten. Willst du mich nicht mehr sehen? Natürlich will ich dich sehen. Ich vermisse dich sehr. Sehr sogar. Gleich heute Abend werde ich dich anrufen. Küss mich. Siehst du denn nicht, dass ich bei der Arbeit bin? Einen kleinen Kuss. Rufst du mich morgen an? Ich rufe an. Natürlich rufe ich an. Das ist ja abgemacht. Ich habe auch schon eine Liste gemacht mit Punkten. Aber ich weiß nicht, wo sie... Wo ist die? Hast du das? Ich habe es. Dieser Take ist es. Willst du noch was anderes machen? Nein. Es reicht für heute. Wir haben gut gearbeitet. Danke dir, Herr. Gute Nacht. Nichts zu danken. Sehen wir uns morgen um 10? Pünktlich, wie immer. Gute Nacht, Bob. In Ordnung, ich gehe dann. Okay, Bob. Feierabend. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry. Glenn's Listen von Philipp Blom. Downtown, just listen to the music. Glenn Gould, Cornelius Obonja. Hell, Tony Slama. Geliebte, Michu Fries. Roger, Eduard Wildner. Arzt, Thomas Kamper. Al, Michael Köppel. Orgel und Klavier, Glenn Gould. Mit Werken von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Arnold Schönberg und Richard Wagner. Tongestaltung Georg Mittermeier, Stefan Wirtic und Anna Kunzio. Hospitanz Julia Herzog. Regieassistenz Julia Schlager. Musikdesign und Regie Peter Keitzer. Hören Sie nun Glenn Gould und Wolfgang Amadeus Mozart. In Goulds Nachschöpfung. Der erste Satz von Mozarts Klaviersonate Nummer 11 in A-Dur, Köchelverzeichnis 331, Andante Grazioso, aufgenommen 1972. Hinweise. Heute in den Nachtbildern bringen wir Gedichte von Georg Bydlinski. Und morgen in Du holde Kunst Gedichte von Josef Roth, interpretiert von Luise Martini. In den Menschenbildern hören Sie morgen den Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer. Und in Kunstradio Radio Kunst ein außergewöhnliches Hörstück, Ocean World, von Wittmann Zeitblom. Morgen um 22.05 Uhr. Ich erinnere mich an die erste Lesung H.C. Hartmann in Bad Hall. Ein Gasthaus, ein Tisch, circa 50 Personen. Der eigene Ton dieses Dichters, dieses Großartigen und dieses plötzlich Wegsein jeder Schwelle. Der hat den Raum erfüllt, das ist einen durch und durch gegangen. Das war eine lange Nacht dann mit H.C. Hartmann und das ist unvergesslich und das ist durch nichts zu ersetzen. Walter Famler, Publizist, Generalsekretär der Alten Schmiede Wien. Kultur gehört erlebt.